Das Licht ist verloren und der Schatten trat ins Leben. Wie viele Menschen auf meinen Wegen bin ich begegnet, habe aufgehört zu zählen. Doch meine Augen erzählen eine Geschichte. Sie spiegeln das wider, was mir widerfahren ist. Aus der Enttäuschung hab ich gelernt, ich halt mich fern von den meisten Menschen. Lebe zurückgezogen wie ein Eremit in der Einsamkeit. Einsames Leid, was ich in meinen Zeilen mitteile. Ob du verstehen kannst oder nicht, bleibt im Endeffekt nicht wichtig. Es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen. Getrocknete Tränen wurden zu Säure und Säure wurde zu Schmerz. Ein blutendes Herz, das sich der Welt offenbart. Und egal, was in Zukunft bringt, ich bleibe immer. Ich verstehe mich nicht, um falsche Ziele zu erreichen. Erreichen, erreichen, erreichen, erreichen. In Zeilen vom Schmerz, in Tränen ertrunken, gebrochenes Herz, in Trauer versunken. Der Blick führt ins Nichts, die Liebe ist gegangen, im Schatten des Lichts geblieben und gefangen. Die Hoffnung verbrannt, übrig wie die Glut, der Friede verschwand im Angesicht der Ruhe. Die rettende Hand, verloren in der Flut, keine Spuren im Sand, nur das getrocknete Blut. Wie die Flut, ein Sandkorn ins Meer zieht, so flieh ich in die Freiheit, egal was auch noch geschieht, ich bleib mir selbst immer treu. Trenn dich frei von dem Weizen, umgib mich nur mit den wenigen der allermeisten kaputte Seelen, die mein Leid mit mir teilen. Brauchst du meine Hilfe, bin ich derjenige, der dir seine Hand reicht. Loyalität ist ein hohes Gut zugunsten des Gegenübers. Ob du Empathie besitzt oder dich, kein Gips entscheidet, welche Art Mensch du bist. Bist du gut oder schlecht, gerecht oder ungerecht? Am Ende deines Seins wirst du dich dafür verantworten müssen. In einer Welt, die du nicht siehst, jeder bekommt das, was er verdient. Also schwimm nicht mit dem Strom.